Drei Tage Bärtige, zur Zeit übernervigste, mit Abstand zu fertigste, doch immerhin noch ehrlichste Typ auf dieser Erde. Der gemütlich noch im Garten stehende und ganz genüsslich seine Lorbeerchen erntet. Der lebende Beweis, wie du gegebenenfalls doch weißt, dass du auf jeden Fall erreichst, was du im Leben mal ergreifst. Der am meisten unterbewerteste, dreist über dich lästernde, sehr weit unterschätzte, am meisten verletzte, der sich benehmende, doch immer stets gegebene Chancen nimmt mit seinen Fingern den diversen Lehrerinnen. Der Trickreiche, der verstrickt seine Zeichen, füllt den Blick für die weibliche Seite hat und sie auch enthüllt. Der Playsee Zockende, mit allem Abgeschlossene und der auf deiner Party am wenigsten Besoffenste, der Unübertroffenste mit Entertainer-Floskeln auf dem prunkvollen Posten, der kein Hund seine Flossen gibt. Und es handelt sich von Mann mit dem tragischen Hang zum theatralischen Wahnsinn, es ist Tricky M. Du hattest keinen Plan, als du sagtest, du magst ihn, ich guck dich jetzt an, denn du bist Tricky's Fan. Und es handelt sich von Mann mit dem tragischen Hang zum theatralischen Wahnsinn, es ist Tricky M. Du hattest keinen Plan, als du sagtest, du magst ihn, ich guck dich jetzt an, denn du bist Tricky's Fan. Ich zeig's auf deiner Tinnitus, im heißgeliebten Linienbus, sie schreit, ich krieg'n Tinnitus, so mach ich mit der lieben Schluss. So geht das nicht, du findest bei mir doch den Fehler nicht, ich bin zwar nicht so wählerisch, doch mein Gehör, da wehret sich. Ich bin dagegen, Bitches, dass man mir ins Ohr schreit. Am liebsten hätte ich dich so elendig geohrfeigt, dass du sofort weinst, jetzt kriegst du Mordlines. Und man hört sie auch in Richtung deines Urteils. Deine Ma ruft mich an und sprengt die Talktime, bis sie mir sagt, ich bin geil und komme vorbei. Oh nein, bitte nicht, ich fleh dich an, mein Penis find es eklig, jeder Rapper war bei dir schon dran. Ich will der Erste sein, denn ich hasse benutzte Sachen, abgenutzt zum Lachen und ich will mich nicht beschmutzen lassen. Du kannst mich ruhig anfassen, ist ja gut, Moody, doch das wird nicht passen. Ich rieche Mundkuli. Und es handelt sich von Mann mit dem tragischen Hang zum theatralischen Wahnsinn, es ist Tricky M. Du hattest keinen Plan, als du sagtest, du magst ihn, ich guck dich jetzt an, denn du bist Tricky's Fan. Und es handelt sich von Mann mit dem tragischen Hang zum theatralischen Wahnsinn, es ist Tricky M. Du hattest keinen Plan, als du sagtest, du magst ihn, ich guck dich jetzt an, denn du bist Tricky's Fan. Guck nicht geschmeichelt, sondern schrupp mir die Eichel, sie muss glänzen und kann Meister proper schwuppdiwupp gleichen. Alle sagen Lappen, doch ich bring es endlich auf den Punkt, was wieso? Denn ab heute nenne ich dich nur Lump, das ist lustig, na und? Du denkst, es ist eine Frechheit, wie kann er sich leisten, dass er sich auf einmal frech zeigt? Was so frech, Vibe, das wurde längst Zeit. Ich will endlich so wie jeder andere auch mal Mensch sein. Das ist endgeil, wie der Tricky M-Style. Und noch geiler, dass ich es mit meinen Fans teil. In meiner Ex-Wild immer noch der Sexgeist, weil ich jetzt weiß, dass sie es mit ihrem Ex-Chef treibt. Was soll ich sagen, außer Drecks-Vibe, die es ja nur nett meint, doch dann tut's ihr endleid. Die letzte Zeile, ha, jetzt kommt the best rhyme. Ach, kommt sie dir die Hook rein. Und es handelt sich von Mann mit dem tragischen Hang zum theatralischen Wahnsinn, es ist Tricky M. Du hattest keinen Plan, als du sagtest, du magst ihn, ich guck dich jetzt an, denn du bist Tricky's Fan. Und es handelt sich von Mann mit dem tragischen Hang zum theatralischen Wahnsinn, es ist Tricky M. Du hattest keinen Plan, als du sagtest, du magst ihn, ich guck dich jetzt an, denn du bist Tricky's Fan.